An vielen Stellen ist in der Musik der jungen Kirchen Afrikas und Asiens der europäische und amerikanische Einfluss zu erkennen. Das ist kein Wunder. Was an Musik vorhanden war, war religiös nicht unbeschrieben. Es gehörte zum kultischen Bereich der heidnischen Religion, der das Evangelium widersprach. Wer sich von diesem heidnischen Glauben abwandte, drückte seinen christlichen Glauben lieber in den Liedern aus, die die Missionare mitgebracht hatten. Ursprüngliche afrikanische oder asiatische Musik in der christlichen Kirche ist ein zweiter Schritt, der an manchen Stellen noch getan werden muss. Aber selbst da, wo die Melodie und die Harmonisierung deutlich die Einflüsse von außen zeigen, gibt das Temperament der Sänger dem Lied einen unverwechselbaren Akzent. Hören Sie eine Gemeinde der Nama in Südwestafrika. Ein Jugendkreis in Aira, Äthiopien, singt das Lied, das man in der evangelischen Gemeinde dort oft hört. Der Name unseres Herrn Jesus Christus geht nie verloren, wird nicht alt und wird nicht schwach. Java de in Bava o Wa mama are rabdo bate Gavunda gargar in bao Lobu ko gar awa kayot Debize in vodata Maka yeso nanja lada Lobo ko in damaksa Maka sati in payinar gade Dort, wo die fröhliche Melodie dieses Christenliedes übertönt wird vom Ruf des Muezzins von den Türmen der Moscheen, in den arabischen Ländern, haben die Christen es heute nicht leicht. Die armenische Kirche zum Beispiel hat sich jahrhundertelang gegen die islamische Mehrheit in der Türkei verteidigen müssen. Die Armenier haben sich dabei ganz auf die Worte der Heiligen Schrift zurückgezogen. Das Vaterunser ist ihnen so heilig, dass sie es lieber singen als sprechen. Denn beim Sprechen könnte aus Unachtsamkeit etwas davon verloren gehen. So singen es die Kinder einer armenischen Schule im Libanon zusammen mit ihrem Lehrer.